Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 112. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Die heutige Folge ist, wie ich gestehen muss, von der Hand in den Äther produziert. Soll heißen, dass ich diesmal keinen Gast zu bieten habe. Die Lesung entstammt hauseigener Lingua Factur. Bitte vielmals um Pardon, ging nicht anders. Nicht eben schauerliche Lebenswirren, aber doch, sagen wir, Schicksalsläufe sind's, die ich ins Treffen führen kann. Oder vielmehr könnte, wenn die Details denn von allgemeinem Interesse wären, was wohl kaum der Fall sein dürfte. So gibt's diesmal leider auch keinen Kommentar. Ich ersuche diesbezüglich auf die bisherigen Sendungen zurückzugreifen. Die Stichworte Pauschalbeurteilung und Frauenbild hatten wir ja schon das eine oder andere Mal. Auch zu Bismarck, dem Friedell in der heutigen Passage eine abschließende Würdigung widmet, wurde schon manches gesagt. Über den Rest mag sich jeder und jede selbst ein Bild machen, sozusagen als kleine Hausaufgabe. Nächstens folgt dann wieder eine ordentliche Ausgabe mit echtem Gast und allem Pipapo, versprochen. Der Kaiser Wilhelm. Die Dezemberkonferenzen waren von Kaiser Wilhelm einberufen worden, der überhaupt für die äußeren Tendenzen des Zeitalters, freilich nur für die äußeren, stets einen leuchtenden Kristallisationskern gebildet hat. Es kann belacht, beklagt, verflucht, aber von niemandem geleugnet werden, dass der Name dieses Herrschers 30 Jahre lang für Millionen ein feuriges Fanal, eine schmetternde Fanfare, eine berauschende Parole gewesen ist. Seit Friedericus hatte man es auf deutschem Boden nicht mehr erlebt, dass ein ganzes Zeitalter Stempel und Etikett eines Fürsten trug. Wenn das Wort tragisch nicht nur in der Kunst, sondern auch im Leben irgendeinen anwendbaren Sinn haben soll, so muss man das Schicksal Kaiser Wilhelms ein tragisches nennen, ja ein shakespearisches, das nur noch keinen Shakespeare gefunden hat. Die Tragik, die von jedem Thron magisch ausstrahlt, war auch die seine. Die dämonische Versuchung des Menschen, sich höher zu achten als die anderen Sterblichen, weil er durch äußere Umstände höher gestellt wurde. Der gefährliche Glaube des von der Krone Gezeichneten, mit irdischen Seelen und Schicksalen freischalten zu dürfen, weil er scheinbar die Macht dazu bekommen hat. Während doch kein einziges geschaffenes Wesen das Recht besitzt, eine andere Kreatur auch nur einen Atemzug lang von ihrem eigenen, gottgewiesenen Weg abzubiegen. Wer soll Kaiser sein? Der Bescheidenste. Diese schlichte und schlagende Formel, die der Rembrandt-Deutsche verkündet, war in Kaiser Wilhelm leider nicht Fleisch geworden. Aber ist diese Verirrung nicht sehr menschlich? Sind wir alle ihr nicht ebenso verfallen, jeder in seiner Sphäre? Und bloß deshalb weniger schuldig, weil unser Machtkreis ein kleinerer, die Gelegenheit zur Versündigung an fremdem Wollen weit geringer ist. Überhebung und Sturz, Glanz und Verblendung, der mystische Reiz des trügerischen Gottesgnadentums, von Ödipus bis Jarlskule ein ewiger Stoff für den Dichter. Richard II., Richard III., Heinrich IV., Heinrich VI., alle Königsdramen kreisen um diesen Punkt. Im ersten Akt seines historischen Trauerspiels hatte Kaiser Wilhelm bereits den Keim gelegt zu allem, was an verhängnisvollen Verwicklungen später folgen sollte. Damals, als er im Übermut der Neugekrönten den weisen Seher von sich stieß, der jahrzehntelang das Herz und Hirn, das klare Auge seines Landes gewesen war. Und von da an wandelte er wie unter einem geheimen Fluch, Fehler auf Fehler häufend, in allem scheiternd, auch edle Absichten zum bösen Ende führend. Er versuchte sich dem deutschen Arbeiter zu nähern wie kein Hohenzoller vor ihm und musste sehen, dass er sich dem Proletariat verhasster machte als irgendeiner seiner Vorgänger. Er setzte die deutsche Zukunft auf das Wasser, und das Wasser wurde das Grab der deutschen Zukunft. Er hob den deutschen Wohlstand, und dieser Wohlstand wurde das Gift der deutschen Seele. Er wollte ein Weltreich schaffen, und was er erreichte, war der Weltkrieg. Sein ganzer Fehler bestand im Grunde nur darin, dass er sich auf einem Posten der menschlichen Gesellschaft befand, dem er nicht völlig gewachsen war. Dieser Posten war der höchste, den Deutschland zu vergeben hatte, und Wilhelm II. War eben leider nicht der höchste Mann, den Deutschland zu vergeben hatte. Ein Fall, der, wie man weiß, sich auf Thronen ziemlich häufig ereignet. Er war also, da nicht die vollkommenste moralische und geistige Kraft ihn zum Herrscher legitimierte, wie fast alle seine Kollegen, darauf angewiesen, dass entweder der ererbte Glaube der Menschen an seine göttliche Bestimmung oder aber das Glück ihn legitimieren werde. Aber dieser Glaube fand gerade in seinem Zeitalter immer weniger Erben. Und er hatte auch kein Glück. Besiegte Führer kommen vors Kriegsgericht, Siegreiche aufs Postament. Sowohl Friedrich der Große wie Bismarck waren für den Fall eines österreichischen Sieges zum Selbstmord entschlossen. Besehen war bis zum Jahr 1870 der Abgott Frankreichs und von da an ein infamer Landesverräter. Clemenceau, während des ganzen Krieges von seinen Landsleuten der Tiger genannt, wäre im Fall einer Niederlage zweifellos in Stücke gerissen worden. Tirpitzens Bart hätte nach einem Siegfrieden das deutsche Volk in Marmor, Stearin, Erz, Schokolade an allen Straßenecken begrüßt. Auch wäre es schwer gewesen, einen Pfeifenkopf oder Bierfilz aufzutreiben, den nicht das Bildnis Ludendorffs geschmückt hätte. Ja, man darf sogar sagen, dass Wilhelm II. In gewissem Sinne tatsächlich die Aufgabe eines Königs vollkommen erfüllt hat, indem er fast immer der Ausdruck der erdrückenden Mehrheit seiner Untertanen gewesen ist, der Verfechter und Vollstrecker ihrer Ideen, der Repräsentant ihres Weltbildes. Die meisten Deutschen der wilhelminischen Ära waren nichts anderes als Taschenausgaben, verkleinerte Kopien, Miniaturdrucke Kaiser Wilhelms. Dies ist der Punkt, allerdings der einzige, worin er sich mit Napoleon berührte. Denn dies hat sogar das Ausland sehr deutlich empfunden. Er hieß schlechtweg Le Kaiser, The Kaiser, wie man Napoleon in ganz Europa L'Empereur nannte. Während die Modernen ihn unablässig als rückläufig, amusisch, zeitfeindlich bekämpften, übersahen sie, dass er in seiner ganzen seelischen Struktur sehr deutlich die Züge seiner Epoche trug, denn er war zweifellos ein homme du fin siècle, nämlich Impressionist und Dekadent. Seine vielgerückte Fahrigkeit, Impulsität, Unberechenbarkeit war nichts als Impressionismus. Denn auf eine ganz allgemeine psychologische Formel gebracht, ist dieser nichts als Ideenübervölkerung, eine Invasionierung durch Mengen neuer Vorstellungsmassen, für die noch keine ordnenden Dominanten gefunden sind. Und was die Dekadenz anbelangt, so ist nach Nietzsche ihr Wesen die Übertreibung, die Disproportion, die Nichtharmonie. Wenn der Erschöpfte mit der Gebärde und der höchsten Aktivität und Energie auftrat, dann verwechselte man ihn mit dem Reichen. Die interessantesten Menschen gehören hierher, die Chamäleons. Ihre Zustände liegen nebeneinander, sie wechseln, sie werden nicht. Zitat Ende. Eine gewisse neurotische Grundlage war möglicherweise auch dadurch gegeben, dass der Kaiser das Produkt einer mehrfachen Rassenkreuzung war. Als Sohn einer Britin, die ihrerseits wieder eine Halbdeutsche war. Aber während Victoria zeitlebens eine Stockengländerin geblieben ist, hatte er weder von ihr die Zähigkeit noch die Skrupellosigkeit übernommen, der die englische Politik so viele Siege verdankt. Shaw machte über ihn mitten im Kriege die ebenso vorurteilslose wie witzige Bemerkung: Der Kaiser ist ein naiver Vorstadtsnob, was ganz natürlich ist, denn er ist ja der Sohn einer Engländerin. Auch von der fast philiströsen Besonnenheit seines Vaters und der geräuschlosen Noblesse seines Großvaters hatte er nichts geerbt. Hingegen von einigen seiner Vorfahren und gerade den bedeutendsten, Friedrich Wilhelm IV., dem großen Kurfürsten, Friedrich dem Großen, einen gewissen Mangel an Feingefühl. Es wurde am Schlusse des dritten Buches erzählt, dass auch Napoleon vorgeworfen wurde, sein ärgster Feind sei der gute Geschmack. Als unbefugter Kunstkritiker scheint auch Alexander der Große wilhelminische Züge aufgewiesen zu haben. Wenigstens würde eine Anekdote darauf hindeuten, die berichtet, dass eine Marmorstatue des Bukephalos, die ein berühmter griechischer Künstler angefertigt hatte, vom König bekrittelt, vom Modell selber aber mit freudigen Wiehern begrüßt wurde, worauf der Bildhauer gesagt haben soll: Dieses Ross versteht mehr von Kunst als du. Von Friedrich dem Großen wurde behauptet, seine Taktlosigkeiten hätten die Koalition des Siebenjährigen Krieges zustande gebracht. Auch Luther war zweifellos keine sehr zartfühlende Persönlichkeit. Aber für das Genie ist es nicht recht wohl möglich, durch Takt zu exzellieren. Sein Wesen besteht ja eben darin, alle vor den Kopf zu stoßen, rücksichtslos seine Mission zu leben und sich gründlich unbeliebt zu machen. Überhaupt muss jeder geniale Mensch schon dadurch den guten Geschmack verletzen, dass er ununterbrochen und ungefragt die Wahrheit redet und mit Vorliebe Dinge erörtert, über die die Menschen niemals zu sprechen pflegen, wie wenn sie einen geheimen Kontrakt geschlossen hätten, sie ein für allemal nicht zu berühren. Die Genies Hamlet und Tasso benehmen sich fortwährend taktlos, zum Unterschied von ihren Gegenspielern Polonius und Antonio. Wehe also dem taktvollen Menschheitsführer. Er hat mit der Wirklichkeit nichts zu schaffen. Er wird die Menschheit zu gar nichts führen. Nun wird man vielleicht sagen können, dass Wilhelm II. Eine lebhafte geistige Aktivität und Anpassungsgabe, ein originelles und kräftiges Talent vorstellte. Aber Genialität wird man ihm keinesfalls zusprechen können. Denn diese besteht in der Verbindung einer eigentümlichen Nüchternheit, die in den Dingen über den Dingen steht. Mit höchster Kühnheit, die Konventionen missachtend, ja nicht einmal bemerkend, den Tatbeständen vorauseilt. Und diese beiden Eigenschaften fehlten ihm vollkommen. Infolgedessen waren die zahlreichen Ärgernisse, die er erregte, bloß Ärgernisse zur aufreizenden Verzerrung vergrößert im Hohlspiegel seiner Machtpositionen. Der Zickzackkurs seiner Politik, wurzelnd in einer seelischen Labilität, die überraschend von Depressionen zu manischem Bewegungsdrang hinüberwechselte und ebenso plötzlich wieder in Tatlosigkeit verfiel, wirkte an so überbelichtetem Platze fast wie eine Folie circulaire. Das Zentralmotiv in der Seele des Kaisers war der infantile Wunsch, von aller Welt geliebt zu werden, immer im Mittelpunkt zu stehen. Er wollte, wie Bismarck sagte, alle Tage Geburtstag haben. Hieraus rekrutierte sich seine Unfähigkeit, Hass und Angriff zu ertragen, seine neurotische Überempfindlichkeit für Eitelkeitskränkungen und eine ebenso neurotische Neigung zu episodischen Reaktionen, pseudoenergischen Gegenhieben, etwa dem, was Alfred Adler den männlichen Protest genannt hat. Infantil war auch seine Freude an Aufzügen, Festivitäten, Verkleidungen. Er wechselte bisweilen ein halbes Dutzend Mal am Tage das Kostüm und erschien im fliegenden Holländer in Admiralsuniform. Der Berliner Witz erwartete, dass er sie auch bei der Eröffnung des Aquariums anlegen werde. Auch seine Reden, nicht selten durch glänzende Formulierungen packend, zeigten diese Freude an gleißendem Ausstattungswesen, opernhaftem Requisitenflitter, schimmernde Wehr, Fehdehandschuh, gepanzerte Faust, geschliffenes Schwert, Nibelungentreue, König Etzel, wobei ihm die Metapher bisweilen durchging, wie es das letzte Beispiel zeigt. Das Hunnengleichnis ist während des Weltkrieges von der Entente-Propaganda sehr erfolgreich exploitiert worden. All dies hatte etwas Rührendes und wäre völlig harmlos geblieben, wenn Wilhelm II. Ein bloßer Bürger, etwa Leiter einer Großbank oder eines Theaterkonzerns und nicht eben Kaiser gewesen wäre. Trotz allem ist die deutsche Nation geradezu verpflichtet, diesem Herrscher eine gewisse Pietät zu bewahren. Und zwar aus Pietät gegen sich selbst. Denn ein Kulturvolk wird allem Ehrfurcht entgegenbringen, das einmal Macht über sein Leben besessen hat. Wird seine früheren Leitsterne auch dann noch bejahen, wenn es eines Tages erkennt, dass sie Wandelsterne waren. Denn irgendwie waren sie ja doch ein Stück seines Himmels. Er wird wohl in einem solchen Falle den Edelmut besitzen, zu sagen, ich habe geirrt. Und der weithin sichtbare Exponent meines Irrtums war nicht schlechter, nicht törichter, nicht gottloser als ich, nur exponierter. Bismarcks Entlassung. Einer der wenigen, die durch den glänzenden Vorhang der Gegenwart in die graue Zukunft zu blicken vermochten, war Bismarck, der in seinen Erinnerungen prophezeite, die Krisen würden umso gefährlicher sein, je später sie eintreten. Und in jener gedeckten Tonart seiner letzten Jahre, die durch ihre scheinbare Leidenschaftslosigkeit doppelt vernichtend wirkt, hinzufügte, die Befreiung von aller Verantwortlichkeit hatte bei meiner Ansicht über den Kaiser und seine Ziele viel Verführerisches für mich. Die Auflösung der Firma Bismarck und Sohn, wie man sie zum Verdruss des jungen Monarchen nannte, nahm ihren Ursprung in einer Meinungsverschiedenheit über die Arbeitergesetzgebung. Bismarck hielt ein direktes staatliches Eingreifen zugunsten der Sonntagsruhe für inopportun. Es sei denn, dass man den Arbeiter für 6 Tage ebenso hoch entlohne wie bisher für 7. Andernfalls entziehe man ihm eine Erwerbsmöglichkeit. Dies sei nicht Arbeiterschutz, sondern Arbeiterzwang, der Zwang, weniger zu arbeiten. Eine Aussicht, den Verdienstentgang auf die Unternehmer abzubürden, bestehe aber nur, wenn die anderen großen Industriestaaten gleichmäßig verführen. Der Kaiser beharrte auf seinem Standpunkt. Zitat: Ideal seiner Majestät schien damals populärer Absolutismus zu sein. Zitat Ende. Und Bismarck beschloss, aus dem Gebiet jener Kontroverse auszuscheiden, dem Handelsministerium, in dessen Ressort die Arbeiterfrage gehörte. Weitere Uneinigkeiten, besonders über die Kompetenzen des Ministerpräsidenten und das Verhältnis zu Russland, legten ihm den Gedanken des völligen Rücktritts nahe. Doch ehe er hierüber mit sich zu einer Entscheidung gelangt war, erhielt er durch den Chef des Militärkabinetts, General von Hahnke, die brüske Aufforderung, seinen Abschied einzureichen. Der Kaiser spendete ihm aus diesem Anlass den Herzogtitel und sein lebensgroßes Porträt, worauf er von dem Meister der delikaten Ironie die Antwort erhielt: Ich fühle mich hoch beglückt durch die Verleihung des Bildnisses, welche für mich und die meinigen ein ehrenvolles Andenken bleiben wird. Eure Majestät wage ich aber alleruntertänigst zu bitten, mir die Führung meines bisherigen Namens und Titels auch ferner in Gnaden gestatten zu wollen. Zitat Ende. Bei Bismarcks Abreise waren auf dem Bahnhof militärische Ehrenbezeigungen angeordnet, die er ein Leichenbegängnis erster Klasse nannte. Sein Nachfolger Caprivi holte von ihm nicht die geringsten Informationen ein, wozu er im dritten Bande der Erinnerungen bemerkt: Es ist mir nie vorgekommen, dass eine Pachtübergabe nicht eine gewisse Verständigung zwischen dem abziehenden und dem anziehenden Pächter erfordert hätte. In der Regierung des Deutschen Reiches mit allen ihren komplizierten Verhältnissen ist ein analoges Bedürfnis aber nicht hervorgetreten. Zitat Ende. Als er 2 Jahre später zur Hochzeit seines Sohnes nach Wien reiste, erteilte ihm Kaiser Franz Joseph auf seine Anfrage, ob er in Audienz erscheinen dürfe, eine zustimmende Antwort. Die deutsche Regierung aber erhob Einspruch. Bismarck fühlte sich hierdurch so beleidigt, dass er einen Augenblick daran dachte, Caprivi zu fordern. Als zu seinem 80. Geburtstag der Reichstagspräsident den Vorschlag machte, ihm den offiziellen Glückwunsch auszusprechen, hatte die Majorität des Hauses die Schamlosigkeit, ihre Zustimmung zu verweigern. Der Kaiser sprach Bismarck hierüber telegraphisch die tiefste Entrüstung aus. Dieser aber schrieb an eine Freundin: All diesen Leuten gegenüber habe ich nur das Gefühl des Götz von Berlichingen am Fenster. Auch den Kaiser nehme ich nicht aus. Zitat Ende. Es ist das Endgefühl, das auch den großen Friedrich zu Grabe geleitete. Kap Kairo. Wenige Monate nach Bismarcks Abgang wurde der Sansibar-Vertrag abgeschlossen, worin die deutsche Regierung von der englischen Helgoland erwarb und dafür Vitu, Uganda und die Anrechte auf Sansibar, einen der wichtigsten ostafrikanischen Handelsplätze, abtrat. Dass dies für Deutschland ein sehr unvorteilhafter Handel war, ist von 2 allerersten Kapazitäten in afrikanischen Dingen, einer deutschen und einer englischen, ausgesprochen worden. Peters bemerkte, das Reich habe 2 Königreiche gegen eine Badewanne eingetauscht, und Stanley sagte, es habe für eine neue Hose einen alten Hosenknopf bekommen. Ihnen schloss sich Bismarck an, der die Preisgabe eines so ausgedehnten Gebietes missbilligte und im Besitz Helgolands nur die Nötigung erblickte, aus ihm ein Gibraltar zu machen. Bisher sei es für den Fall einer französischen Blockade der deutschen Küsten durch die englische Flagge gedeckt gewesen. Eine Auffassung, die natürlich mit einer französisch-englischen Entente noch nicht rechnet, zugleich aber zeigt, dass Bismarck durchaus nicht ohne Verständnis für die Interessen des kolonialen Imperialismus war, wie immer wieder axiomatisch behauptet worden ist. Der Imperialismus ist, wie alle großen politischen Neuorientierungen, eine englische Erfindung. Empire and Extension lautete die zauberkräftige Devise der 80er und 90er Jahre. Ihr Sänger war Rudyard Kipling, ihr Inseratenchef der Zeitungsfürst William Northcliffe. Damals tauchte zum ersten Mal vor der britischen Fantasie der Gedanke eines ungeheuren transafrikanischen Reichs empor, der erst durch den Weltkrieg seine Verwirklichung gefunden hat. Die Marschroute lautete Kap Kairo. Die erste Etappe bildete die Besitzergreifung der Nilmündungen. Um die Wende der 80er Jahre legte Cecil Rhodes, einer der gewaltigsten Konquistadoren der ausgehenden Neuzeit, Beschlag auf Rhodesia und andere riesige Landstriche im Süden des Erdteils. Zwischen 1886 und 1898 eroberte Kitchener, eine Art moderner Cortes, den anglo-ägyptischen Sudan auf zusammenlegbaren Dampfschiffen, Feldeisenbahnen, improvisierten Heerstraßen und ebenso behutsam wie energisch vordringend. Dies führte 1898 zum Fashoda-Konflikt. Der Hauptmann Marchand, der den Engländern zuvorkommen wollte, hisste bei Fashoda am oberen Nil die französische Flagge. Kitchener forderte die Räumung des Platzes. Als Marchand dies verweigerte, erschien ein britisches Geschwader vor Tunis. Eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den beiden größten Kolonialmächten schien unmittelbar bevorzustehen. Aber Frankreich war zur See nicht gerüstet und wich zurück. An der Südspitze Afrikas besaß England bereits das Kapland, das es während der Napoleonischen Kriege an sich gebracht hatte. Nördlich davon aber bestanden noch große holländische Freistaaten, in deren Gebiet Gold- und Diamantenfelder lagen. Die Bewohner der Burenrepubliken waren richtige Bauern, mit allen Tugenden und Mängeln ihres Standes. Dabei strenggläubige Calvinisten von der ganzen Tapferkeit und Härte ihrer Konfession. Der Krieg, der 1899 ausbrach, setzte zur allgemeinen Überraschung Europas mit großen Siegen der Buren ein. Diese aber waren zu schwerfällig und ungeschult, um sie in vernichtender Offensive auszunützen. Gleichwohl hielten sie sich in zähem Kleinkrieg 2,5 Jahre gegen die Übermacht. Im Frieden von Pretoria verloren sie zwar ihre Unabhängigkeit, erhielten aber eine allgemeine Amnestie, zinsfreie Vorschüsse für den Wiederaufbau ihrer Gehöfte, Bürgschaften für die Erhaltung der holländischen Sprache und Zusicherung der Autonomie, die 1906 in Kraft trat. 1910 wurde ganz Südafrika Bundesstaat mit eigenem Parlament. England herrschte nun im Norden und im Süden. Dazwischen aber lag als Keil Deutsch-Ostafrika. Auch Italien hatte versucht, sich am Ostrand Afrikas einzunisten, indem es die Kolonien Eritrea am Roten Meer und Somalia gründete. Zwischen diesen lag Abessinien, dessen Besitz erst dem Länderkomplex eine ernsthafte wirtschaftliche und politische Bedeutung verliehen hätte. 1889 proklamierten die Italiener ihr Protektorat über dieses Reich, aber 1896 wurden sie vom abessinischen Kaiser bei Adua entscheidend geschlagen, was den Sturz Crispis zur Folge hatte. Nordamerika. Bisher hatte es als selbstverständliches Axiom gegolten, dass nur die europäischen Mächte ein Recht auf Kolonien hätten. Im Spanisch-Amerikanischen Krieg, der 1898 ausgefochten wurde, meldeten sich aber auch die Vereinigten Staaten als imperialistische Macht. Seine Ursache war die Insel Kuba, die Perle der Antillen, deren reiche Zucker-, Kaffee- und Tabakplantagen die Union zu besitzen wünschte. Der Kampf endete mit einer vollständigen Niederlage Spaniens, das mit elenden Geschützen und vorsintflutlichen Fahrzeugen ausgerüstet, dem Gegner zu sehr billigen Seesiegen verhalf, aber auch, was man nicht erwartet hätte, zu Lande versagte. Die Vereinigten Staaten befreiten nicht bloß Kuba und Puerto Rico, sondern annektierten auch, gegen den Willen der Eingeborenen, die asiatischen Philippinen, was eine offenkundige Durchbrechung des Monroe-Prinzips war. Denn dieses kann selbstverständlich nur so ausgelegt werden, dass Amerika sich, wie es keine Einmischung außeramerikanischer Mächte duldet, auch seinerseits jedes Eingriffs in fremde Erdteile enthält. Es war, wenn man sich den Mittelmeerschauplatz zum Planetarischen erweitert denkt, eine ähnliche welthistorische Entscheidung, wie sie im Jahr 264 vor Christus die Regierung der Vereinigten Staaten Mittelitaliens traf, als sie sich entschloss, auf Sizilien hinüberzugreifen. Ob die weitere Entwicklung so weit analog verlaufen wird, dass sie mit einer nordamerikanischen Weltherrschaft endet, ist nicht abzusehen. Lange und große Auseinandersetzungen von der Art der Punischen Kriege werden aber kaum zu vermeiden sein. Ostasien. Denn schon war am Horizont ein neues Karthago erschienen. Der Eintritt Japans in die Weltpolitik ist eines der wichtigsten äußeren Ereignisse der neuesten Zeit. Bis zum Jahr 1868 war Japan ein mittelalterlicher Feudalstaat, dessen Bevölkerung sich fast ausschließlich der Agrarwirtschaft und der Hausmanufaktur widmete, beherrscht von einer hierarchisch gegliederten Aristokratie. An der Spitze standen die Shogune oder Kronfeldherren, deren Gewalt etwa der Hausmeister der Merowingerzeit entsprach, diesen zunächst die Daimyos oder Territorialherren, gestützt auf die Kaste der Erbkrieger oder Samurai. Der Tenno oder Mikado war als bloßes religiöses Oberhaupt ohne Einfluss auf die Regierung. In jenem Jahr nahm sich der junge Kaiser Mutsuhito die politische Macht zurück, die der Tenno schon 1000 Jahre früher vor der Herrschaft der Shogune besessen hatte, und verwandelte das Staatswesen zunächst in einen zentralisierenden Absolutismus mit organisierter Bürokratie und stehendem Heer, wie er sich in Europa im 17. und 18. Jahrhundert ausgebildet hatte. 1889 erließ er eine Konstitution. Binnen weniger Jahrzehnte wird der Läufer vom Telegraphen, die Sänfte vom Expresszug, die Barke vom Großdampfer abgelöst. Das Münzwesen, die Rechtspflege, der Kalender europäisiert, der Impfzwang, der Schulzwang, die Gewerbefreiheit, die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Die Industrie und die Armee nach deutschem Muster vollkommen modernisiert. Japan hat innerhalb eines Menschenalters die Entwicklung vom fränkischen Lehensstaat über den bourbonischen Polizeistaat und die friderizianische Aufklärung zum demokratischen Imperialismus Chamberlains und Roosevelts und vom Sichelschwert zum Maschinengewehr, vom Analphabetismus zur Setzmaschine zurückgelegt. Ein Schnellsiedekurs, der ebenso sehr Bewunderung wie Bedenken erregt. Es liegt in dieser grenzenlosen Aufnahmebereitschaft und Anpassungsfähigkeit etwas Feminines, und es regt sich der Verdacht, dass die japanischen Musterleistungen vielleicht ebenso viel wert sind wie die ebenfalls fast immer vorzüglichen Prüfungsergebnisse der Gymnasiastinnen und Doktorandinnen. Bis dahin hatte Japan mit ebenso gewandter Kopierkunst die chinesische Kultur abgeschrieben. Das japanische Volk, mit zahlreicher Nachkommenschaft, aber nicht allzu reicher Bodenproduktion gesegnet, blickte mit begreiflicher Begehrlichkeit nach den Eisen- und Kohlenschätzen der Mandschurei, den Reis- und Baumwollfeldern Koreas. Der unvermeidliche Zusammenstoß mit China erfolgte 1894. Er begann mit der Besetzung Koreas, das zwar dem Namen nach ein unabhängiger Pufferstaat war, von jeher aber in die chinesische Einflusssphäre gehört hatte. Die Chinesen entsandten ein Heer und eine Flotte, wurden aber, da sie an moderner Ausrüstung und Ausbildung mit den Japanern nicht entfernt wetteifern konnten, vollständig besiegt und mussten im Frieden von Shimonoseki nicht bloß Korea preisgeben, sondern auch die große Insel Formosa und Port Arthur mit der Halbinsel Liaotung, den Schlüssel zum Gelben Meer, abtreten und außerdem eine hohe Kriegsentschädigung zahlen. Nun aber begann sich Europa einzumischen. Die Kabinette von Paris, Berlin und Petersburg erhoben gemeinsam Einspruch und erzwangen die Rückgabe Port Arthurs. Auch die koreanische Frage blieb ungelöst. Hingegen erreichte Russland von China die Erlaubnis zum Bau und militärischen Schutz einer Eisenbahn durch die Mandschurei und die Verpachtung Port Arthurs und der Halbinsel Liaotung, während in ähnlicher Form das gegenüberliegende Weihai an England, Guangzhouan an Frankreich und Kiaochu an Deutschland fiel. So war nicht nur Japan um die wertvollsten Früchte seines Sieges gebracht worden, sondern auch China hatte durch seine Beschützer größere Verluste erlitten als durch den Feind. Die Hauptlast des ostasiatischen Hasses hatte aber Deutschland zu tragen, da der Kaiser in höchst ungeschickter Weise sich bei diesem gemeinsamen Piratenstück in den Vordergrund drängte und deplacierte Phrasen vom Schutz vor der gelben Gefahr und der Wahrung der heiligsten Güter einmischte. Bismarck hielt mit seiner Kritik nicht zurück. Die Volkswut gegen die Weißen Teufel kam im Aufstand des Faustbunds zum Ausbruch, einer über ganz China verbreiteten Geheimorganisation fanatischer Nationalisten, die, weil sie sich für den bevorstehenden Kampf gegen die Fremden durch Leibesübungen zu stellen suchten, von diesen spottweise die Boxer genannt wurden. Die Episode ging rasch vorüber. Wiederum von pathetischen Drohreden des deutschen Kaisers begleitet, deren Akzent zum Anlass in keinem Verhältnis stand. Sehr im Gegensatz zu dieser von Indianerromantik beeinflussten Politik stand die kluge und kühle Haltung Englands, das aus den Gegebenheiten die praktischen Konsequenzen ziehend zu einer Allianz mit Japan schritt. Es war dies das erste formelle Bündnis Englands seit dem Krimkrieg. 1902 garantierten die beiden Mächte einander den ostasiatischen Besitzstand. Für den Fall, dass der Schutz dieser Interessen zu einem Krieg mit einem dritten Staat führen sollte, versprachen sie einander wohlwollende Neutralität. Für den Fall eines Angriffs durch zwei Gegner Hilfeleistung. Dieser Vertrag war ganz offensichtlich gegen Russland, im Weiteren aber auch gegen Frankreich gerichtet, das allein unter jener zweiten Macht verstanden werden konnte. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal der Gestalter der Sendereihe. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 10. Oktober 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.